Mit einem Wort, du musst doch heute in den Haaren. In den Haaren? Glaubst du, alter Murrkopf, eine türkische Sklavin vor dir zu haben, die bei deinen Befehlen zittert? Oder irrst du dich? Europäischen Mädchen begegnet man ganz anders. Zärtlichkeit, Schmeicheln. Hier sind wir in der Türkei und da geht's aus einem anderen Ton. Ich dein Herr, du meine Sklavin. Ich befehle, du musst gehorchen. Deine Sklavin? Ein Mädchen wie ich eine Sklavin? Du hast doch wohl nicht vergessen, dass dich der Bassa mir geschenkt hat. Bassa hin, Bassa her. Mädchen sind keine Ware zum Verschenken. Ich bin eine Engländerin und zur Freiheit geboren. Und ich befehle dir augenblicklich, mich zu lieben. Wag's nicht, mich anzurühren, wenn dir deine Augen lieb sind. Wie, du unterstehst dich? Hier in der Türkei? Lass mich nur erst einmal Fuß hier gefasst haben. Hier in der Türkei. Es soll bald alles anders werden. Beim Allah, die wäre imstande, uns allen die Weiber rebellisch zu machen, aber... Aufs Bitten müsst ihr euch legen, wenn ihr etwas von uns erhalten wollt. Besonders Gelüchter deines Schlages. Ah, Gift und Dolch. Nun reißt mir die Geduld. Den Augenblick ins Haus. Ins Haus, sag ich. Mach nicht, dass ich Gewalt brauche. Gewalt werde ich mit Gewalt vertreiben. Doña Constanze hat mich hier in den Garten bestellt. Sie ist die Geliebte des Bassa, sein Augapfel, sein alles. Und es kostet mich nur ein Wort und du hast 50 auf die Fußsohlen. Also, geh! Du bist ein Satan. Ich gehe doch rat ich dir, den Schurken Pedrillo zu meiden, den Schurken Pedrillo zu meiden. Oh, Papier, befehl ich mit dir. Du weißt ja, ich kann es nicht leiden, du weißt ja, ich kann es nicht leiden, ich kann es nicht leiden, ich kann es nicht leiden. Versprich mir, was fehlt dir für ein Furcht, lass mich allein. Ich werde nicht gehen. Bist du so gehorchen, mich bist du zu gehorchen, mich fürst, zu gehorchen, mich fürst. Nicht so viel, was sollst du mein Sinn? Und wenn du der große Mogul wärst, und wenn du der große Mogul ist, wenn du der große Mogul ist, seid ihr nicht Huren, ihr lasst euer Weibern den Willen. Gebetet zur Freiheit geboren, lest ihr sich als Gläubig befehlen. Wie ist man gebacken der thank you. Konstanze, der Tag ist bald vorüber. Wage es nicht, meine Güter zu missbrauchen. Und bedenke es wohl, ich würde auch zu drohen wissen. Des Himmels Sieger. geworden? Schwerlich. Konstanze hängt zu sehr an ihrem Belmonte. Psst, psst. Blondchen! Da bist du ja! Ist die Luft rein? Komm nur, komm. Was hast du denn? Neuigkeiten, Neuigkeiten, die dich entzücken werden. Nun hör dich heraus damit! Oh nein, erst, liebes Herzensblondchen, lass dir vor allen Dingen einen recht herzhaften Kuss geben. Die Neuigkeiten! Sind, dass das Ende unserer Sklaverei vor der Türe steht. Belmonte ist angekommen und ich habe ihn hier in den Palast unter dem Namen eines Baumeisters eingeführt. Was sagst du? Belmonte da? Mit Leib und Seele. Das muss Konstanz. Halt, halt, halt. Er hat ein Schiff hier in der Nähe in Bereitschaft und wir sind entschlossen, euch diese Nacht zu entführen. Herzenspetrillo. Um Mitternacht kommt Belmonte mit einer Leiter zu eurem Fenster. Und wenn du mich dann singen hörst, dann pass auf. Sorge nicht, es wäre das erste Abenteuer, das ein Mädchen verschlafen hätte. Hier ist ein Schlafpulver für den alten Schlaukopf. Das mische ich ihm feinmanierlich ins Getränk. Oh? Ich habe dort auch noch zwei Flaschen Zypernwein vorbereitet. Ja? Geht's hier nicht, wird's doch wohl gehen. Und geh, bereite du Konstanze vor. Ich will mich indes aus Minz versichern. Leb wohl, Herzchen. Leb wohl. Leb wohl, Herzenspetrillo. Ach, wie wird sich Konstanze freuen? Welche Wunde, welche Lust rennt sich nun in meiner Brust? Welche Wunde, welche Lust rennt sich nun in meiner Brust? Voll auf meine Lippen springen, ohne Frage nach ich bringen und mit Lachen und mit Scherzen ihrem Schwache kranken Herzen Trost und Rettung prophezeien, Trost und Rettung prophezeien. Voll auf meine Lippen springen, ihre Frage nach ich bringen und mit Lachen und mit Scherzen ihrem Schwache kranken Herzen, ihrem Schwache, ihrem Schwache, ohne Hilfe. Vorbei wäre, dass wir schon auf offener See wären, unsere Mädel im Arm und dieses verwünschte Land im Rücken. Doch sei's gewagt. Wer wagt, gewinnt! Ich zum Streite. Nur ein feiger Tropf verzagt, nur ein feiger Tropf verzagt. Soll ich zittern, soll ich zagen, nicht mein Leben mutig wagen, nicht mein Leben mutig wagen. Nein, ach nein, es sei gewagt, ach nein, nein, nein, es sei gewagt, nein, es sei gewagt, es sei gewagt, es sei gewagt, es sei gewagt. Nur ein feiger Tropf verzagt, nur ein feiger Tropf verzagt. Sollt ich zittern, sollt ich zagen, nicht mein Leben mutig wagen, nicht mein Leben mutig wagen. Nein, ach nein, es sei gewagt, ach nein, nein, nein, es sei gewagt, nein, es sei gewagt, es sei gewagt, es sei gewagt, es sei gewagt, es sei gewagt. Ein feiger Tropf verzagt, nur ein feiger Tropf verzagt. Frisch zum Kampfe, frisch zum Streite, frisch. Frisch zum Kampfe, frisch zum Streite. Frisch zum Kampfe, frisch zum Streite. Ein feiger Tropf verzagt, nur ein feiger Tropf verzagt. Frisch zum Kampfe, frisch zum Streite, frisch zum Kampfe. Geht's hier so lustig zu? Es muss dir verteufelt wohlgehen. Fröhlichkeit und Wein versüßt die härteste Sklaverei. Das haben die Pedrillos von jeher in ihrer Familie gehabt. Wahrhaftig, da hat euer Vater Mahomet einen verzweifelten Bock geschossen, dass er euch den Wein verboten hat. Wenn das verwünschte Gesetz nicht wäre, du müsstest jetzt ein Gläschen mit mir trinken. Du möchtest wollen oder nicht. Wein mit dir? Ja, Gift! Ja, Gift! Dolch und Dolch und Gift, lass den alten Groll doch einmal fahren und sei vernünftig. Komm, was glaubst du, was da steht? Amanulalalalalalalalatikel. Ein paar Flaschen Zypernwein. Das ist die Mutter und das ist die Tochter. Die sollen mir vortrefflich schmecken. Wenn ich trauen dürfte. Das ist ein Wein. Das ist ein Wein. Kost einmal die Mutter auch. Denkst wohl gar, ich habe Gift hineingetan. Pfui, Osmin, sollst dich schämen. Dann nimm, oder willst du die Tochter? Nein, lass nur. Aber wenn du mich verrätst... Als ob wir einander nicht weiter brauchten. Frisch zu, Mahomet liegt längst auf dem Ohr und hat Wichtigeres zu tun, als sich um deine Flasche Wein... Vivat Bacchus, Bacchus, lebe Bacchus, war ein braver Mann. Vivat Bacchus, Bacchus, lebe Bacchus, war ein braver Mann. Ob ich wage, ob ich denke, ob's wohl alles sehen kann. Was hilft das Zaudern, das Zaudern? Hinunter, hinunter, nicht lange gefragt, nicht lange, nicht lange gefragt. Nun wär's geschehen, nun wird es hinunter, das weiß ich, das weiß ich gewahr. Es leben die die Mädchen, die Blonden, die Braunen, die Blonden, die Braunen, sie leben, sie leben, sie leben hoch, sie leben, sie leben, sie leben hoch. Das schmeckt trefflich, das schmeckt herrlich, ach, was weiß ich, öfter krank. Viva Bacchus, Bacchus, liebe Bacchus, werde meine Hand. Viva Bacchus, Bacchus, liebe Bacchus, werde meine Hand. Viva Bacchus, Bacchus, liebe. Es lieben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, sie leben hoch. Viva Bacchus, liebe, werde meine Hand. Viva Bacchus, Bacchus, liebe. Es lieben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, sie leben hoch. Das muss ich sagen, es geht doch nichts über den Wein. Umbla, umbla, Wein ist mir umbla, lieber als Geld umbla, und Mädchen. Umbla, umbla, bin ich verdrießlich, mürrisch, launisch, hurtig nehme ich meine Zuflucht zur Flasche und kaum umbla, sehe ich den Grund, weg ist all mein Verdruss. Der hat schnell gelernt. Umbla, umbla. Also das ist wahr. Wein, Wein ist ein schönes Getränk. Und das danke ich dir, mein Freund, mein Bruder Pedrillo. Pfui, Teufel! Man wird gleich so munter, ja, so vergnügt, so aufgeräumt. Hast du nichts mehr, Bruder? Du, Alter, ich weiß nicht, ob ich dir die Tochter noch geben darf. Oh, keine Sorge, ich bin ganz nüchtern. Gib mir die Tochter an. Kukla, kukla, kukla, es kukla, geht kukla, gut. Kukla, kukla, es geht kukla, ausgezeichnet. Kukla, kukla, kukla, kukla, kukla, kukla. Es schmeckt vortrefflich. Her mit der Großmutter! Du hast genug! Marsch ins Bett! Gute Nacht, Brüderchen, Gift und Dolch. Du hast deine Ladung. Aber wo mein Herr nur bleibt... Pedrillo, ist alles in Ordnung? Alles. Unser Argus ist blind. Ich habe ihn tüchtig zugedeckt. Pedrillo, du bist unbezahlbar. Aber sag mir, wo bleibt Konstanze? Eben kommt sie. Voll Wonne, voll Entzücken an mein treues Herz. mein Schmerz die Trennung macht. O, diese Seele wieder finden lässt ihn ich erst mich ganz empfinden. Welchen Schmerz, welchen Schmerz die Trennung, die Trennung macht. Welchen Schmerz die Trennung macht. Welchen Schmerz die Trennung macht. Die Trennung macht. Die Trennung macht. Zieht mir das Herz zusammen, als ob ich das größte Schelmenstück vorhätte. Es ist schließlich die erste Entführung, die ich mitmache. Aber wo mein Herr nur bleibt... Petrillo, ist alles in Ordnung? Alles. Ich muss nur noch das Signal geben. Bleiben Sie einstweilen in der Nähe und geben Sie Acht, damit wir nicht überrascht werden. Nun, Ala, drückt ein Auge zu. Blondchen, hast verstanden? Alles ist zur Flucht vorhanden. Umschlag 12 sind wir da. Umschlag 12 sind wir da. Und das Amt, es wird nicht fehlen. Die Minuten werden nicht zählen. Wird der Augenblick schon da? Wird der Augenblick schon da? Doch, Blondchen, ein... wohl so viel wert, wohl so viel wert. Ich darf bei dir liegen, bei wer bist du noch lieber? Die Frage um die Kinder, Frage um die Kinder. Doch erlasse mich, doch erlasse mich. Das Hören brauchst du dich nicht erklären. Man sagt, doch erlasse mich. Du seist, doch erlasse mich. Lass heilen. Hat nicht das Minet warm, hat nicht das Minet warm, wie man fast glauben kann, sein Recht als Herr probiert, sein Recht als Herr probiert, und bei dir exalzieren, exalzieren, bei dir probiert, exalzieren, man wär sein schlechter Kauf, man wär sein schlechter, schlechter Kauf. Danke dir an Vertrauen. Aufgeklärt, Konstanze, ach, vergib. Du bist deine gar nicht wert, ob ich dir treu verblieb, ob ich dir treu verblieb. Der Schlingel fragt er an, ob ich ihm treu verblieben. El Monte sagt dem Mann, ich soll im Wasser leben. Das Blonde ehrlich sei, schwör ich alle Teufel. Konstanze ist mir treu, daran ist nicht zu zweifeln. Das Herz, das Herz mir treu. Darauf ist mein Herz Ach, verzeih! Ach, mein Leben!